erreitet Tore hinaus, Ali, Ali. Falls Mädchen, er schaute zum Fenster hinaus, Ali, Ali, Ali. Und wenn es denn so geschehen sein, so reich wie mein goldenes Ring. Beide große Freude. Ali.